Wenn ich mich erinnere an meine Kindzeit, Jugendzeit, dann erinnere ich mich an ständige Angst, wo in der Gesellschaft ausgebreitet wurde. Und diese Angst hat sich gelegt auf mich als Jugendliche und hat mich geprägt. Angstfrei zu sein ist der Kernpunkt, der Jesus als Botschaft auf diese Erde gebracht hat. Angstfrei zu sein bringt Ruhe, Frieden. Denn überall, wo Jesus gepredigt hat, hat er immer wieder gesagt: Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Und so möchte ich hineingehen in Psalm 18 und ich lese den Vers 3. Der Herr ist mein Fels und meine Burg und mein Retter. Mein Gott ist mein Hort, bei dem ich mich berge. Mein Schild und das Horn meines Heils, meine hohe Feste. David, Freund Gottes, der, wo in allem Beispiel gezeigt hat und sogar in das Neue Testament hineinleuchtet als ein Mann des Geistes, war geprägt auch von Angriffen der Angst. Und er müsste wie gegen diese Angst angehen, indem dass er sie nicht akzeptiert. Und alles ist immer verbunden mit der Erkenntnis, in der wir leben. Und so hat David eine Erkenntnis gewonnen und konnte in die geistliche Welt hineinschauen und sagen: Der Herr ist mein Fels und meine Burg. Halleluja. Der Fels ist dazu da, dass man steht fest. Und Burg ist dazu da, egal welcher Feind kommt, man steht in der Gnade Gottes und kraftvoll Wirkung des Heiligen Geistes. Meine Brüder und Schwestern, und darum ist es so wichtig auch für uns, dass wir immer wieder uns konzentrieren in unserem Leben auf die Wahrheit. Denn die Wahrheit macht frei. Die Wahrheit macht frei. Die Informationen, wo wir bekommen aus unserer Gesellschaft, aus unserer Nachbarschaft, aus egal von wo, sie ist so oft geprägt von der Angst. Aber du persönlich stehst auf dem festen Fels. Halleluja! Dein Leben ist unter dem Schatten des Allmächtigen. Dein Leben ist unter seiner Führung und darum kannst du auf dieser Erde wandeln in tiefe Überzeugung des Friedens. Ich möchte weitergehen mit Römer 5. Kapitel und ich lese von Vers 2. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Das ist die gute Nachrichtübersetzung. Was sagt uns hier das Wort? Durch Jesus Christus haben wir Zugang bekommen, die eine Grundlage unseres Lebens geworden ist. Die Grundlage, auf der wir bauen. die Grundlage, mit der wir leben auf dieser Erde. Und wir nehmen das in Glauben in Anspruch. Das ist das Geschenkte, das ist das, was dir gehört, was dein Besitz ist in deinem Leben. Und nämlich, dass du diese Gnade hast, dass du kannst auf dieser Erde jeden Tag leben, angstfrei. Gnade, du kannst leben als Überwinder. Gnade, du kannst leben als der, der vorangeht und die Herrlichkeit Gottes hat im Leben. Nicht nur versteht, sondern hat diese Herrlichkeit Gottes. Und den dritten Vers lesen wir. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch mit den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Halleluja. Was sagt Paulus? Wir rühmen uns. Wir rühmen uns. Rühmen ist etwas, wo wir sollten lernen. Wir sollten auf dieser Erde lernen, uns zu rühmen, zu sehen, diese Herrlichkeit Gottes, das, was uns gegeben ist. Und Paulus tut das nicht unverhofft sprechen, sondern voller Überzeugung. Und er sagt, wir rühmen uns mit den Bedrängnissen. Welche Erkenntnis? Paulus, man rühmt sich, wenn man Gaben hat. Man rühmt sich, wenn es gut einem geht auf dieser Erde. Aber wie kann man sich rühmen mit Bedrängnissen? Da sollten wir alle hineinwachsen. Indem das für uns das eine Realität wird, wo wir sagen, mitten in der Gesellschaft, die angstvoll ist und unsicher ist und Bedrängnissen vielleicht für mein Leben bringt, rühme ich mich und lobe meinen Herrn. Warum? Weil mitten in dem allem ist er mein Schirm. Ist er vorne vor mir, hinten von mir, rechts und links und schützt mich. Meine Brüder und Schwestern, das ist Befreiung, wenn wir in diese Erkenntnis reinkommen und die Bedrängnis tut uns Beweise schenken und sagt, schau, wie schlecht es dir geht. Den anderen geht es so gut, aber du Versager. Nein. Diesen Glauben nehmen wir gar nicht an. Wenn wir annehmen, dann nehmen wir an den Glauben, dass in allen Bedrängnissen geht es uns gut, weil wir Frieden haben. Weil wir tiefe Überzeugung haben. Wir leben aus dem Glauben, dass unser Jesus sitzt auf dem Thron und verändert und meine Zukunft wird eine gesegnete Zukunft bleiben. Halleluja. Wenn wir in diesen Glauben oder hineinwachsen diesen Glauben, meine Brüder und Schwestern, dann auf einmal wird Bedrängnis nicht ein Schrecken für uns, nicht ein Bild, wo Satan uns in die Ecke stellt, sondern wir haben ein inneres Bild des Überwinders, der Fähigkeiten hat durch den Heiligen Geist, dessen Wort eine Macht hat, wenn er spricht, dessen Glauben eine Macht hat, wenn er spricht auf dieser Erde. Warum? Weil er eine Vollmacht bekommen hat, ein Kind Gottes zu sein auf dieser Erde. Amen. Ich möchte euch heute ermutigen, angstfrei zu leben. Ich muss euch sagen, angstfrei zu leben, ist echt ein Geschenk, Gnade Gottes. Jahrelang habe ich gelebt, da innerlich mit Angst. Indem, dass ich von Zeit zu Zeit, wenn das Licht ausging im Zimmer, mich umgeschaut habe im Geiste, ob kein Geist hinter mir ist. Es ist eine Qual, wenn wir durch Nachrichten, durch verschiedene Quellen, wo um uns herum sind, auf einmal Informationen bekommen, wo unser Herz unruhig wird. Wo wir auf einmal Gedanken uns machen, wie wird das? Wie wird die Zukunft von meinen Kindern? Wie wird die Zukunft von meinen Enkeln? Wie wird mein Auto laufen? Wie wird mein Arbeitsplatz? Immer wieder tut diese Angst der Gesellschaft uns berühren, damit wir unruhig werden und nicht in Frieden, in vollkommenen Frieden Gottes bleiben. Er will es klauen, aber Gott sei Dank, wir haben da eine Waffe. Und diese Waffe heißt, wir rühmen uns in den Bedrängnissen. Das ist eine Antwort. Wisst ihr, die Mächte der Finsternis durch Umstände, Mächten und Wollen uns Beweise schenken, dass wir sollen jammern. Mitten in Deutschland jammern, wie es uns schlecht geht. Das Einzige, wo wir können dagegen wirken, ist, wir öffnen unseren Mund nicht für Jammern. Wenn wir unseren Mund öffnen und wenn wir sprechen, dann sprechen wir das Wort Gottes. Er ist mein Leben. Er ist meine Kraft. Ich werde geführt durch den Heiligen Geist. Ich werde immer gewinnen. Wenn Bedrängnisse kommen, sollten wir gelangen zur Erkenntnis, sie sind unsere Freunde. Bedrängnisse sind unsere Helfer. Denn während wir in Bedrängnissen sind, arbeitet der Feind, aber arbeitet auch der Heilige Geist. Je nachdem, wen wir uns zur Verfügung stellen, der kann sich offenbaren. Und was sagt uns hier das Wort Gottes? Ich habe es gelesen, denn die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Halleluja. Wisst ihr, heiraten bewirkt, dass Kinder kommen. Bedrängnisse bewirken, dass Ausharren kommt. Wer von euch will ein starkes Ausharren haben? 5%. Ausharren ist etwas, was uns alle kostbar macht. Meine Brüder und Schwestern, Standhaftigkeit ist das, was uns stabil macht. In unserem, egal welches Gewitter kommt, egal welcher Wind kommt, egal was kommt auf uns, wir bleiben stabil. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns verlieben in Standhaftigkeit. Solange du dich nie verliebst in die Standhaftigkeit, wirst du sie auch nicht wollen. Die Bewegungskraft in unserem Leben ist Liebe. Wer von euch war schon verliebt überhaupt? Ihr habt Erfahrung gesammelt, welche Kraft die Liebe hat. Was sie alles so vollbringt, wenn man das hat im Herzen. Liebe zu Standhaftigkeit bewirkt, dass wir wollen das haben. Und wenn wir wollen das haben, weil wir wollen reicher werden in Christus, werden wir auch ganz anders schauen auf Bedrängnisse. Und wer da bewährt ist, festigt die Hoffnung. Viele Jahre war für mich Hoffnung, ich war schon Prediger, für mich war wichtig Glaube, Liebe. Es waren so Schlagworte, die sollten in meinem Leben sich offenbaren. Hoffnung war so ein, ich will nicht sagen Nebenprodukt, aber nicht solchen Stellenwert hatte. Mit Jahren habe ich erkannt die Bedeutung der Hoffnung. Wie wichtig die Hoffnung ist. Meine Brüder und Schwestern, wenn wir nach Hause gehen, wird die Liebe, Glaube und Hoffnung mitkommen mit uns. Und darum die Hoffnung, die bei dir ist, die wird dich nie verlassen. Sie geht mit dir nach Hause. Und darum schau, dass du eine gute Hoffnung hast. Es ist so wichtig. Es ist so wichtig. In jedem Fall sagt uns das Wort Gottes, dass wenn wir bewährt sind, dann festigt das unsere Hoffnung. Wenn wir Hoffnung haben, es ist wunderbar. Nur, meine Brüder und Schwestern, das ist noch nicht alles. Es ist wichtig, dass wir in unserem Leben eine feste Hoffnung haben. Nicht nur Hoffnung, sondern eine feste Hoffnung haben. Denn wie wir brauchen die Liebe, wie wir brauchen den Glauben, so brauchen wir jeden Tag die Hoffnung, ohne die wir nicht erfolgreich können wandeln im Geiste. Aber ich gehe weiter. Ist alles verständlich? Versteht ihr mich? Dann sagt mal ein kräftiges Amen. Wunderbar, Halleluja. Ich hoffe, ich tue nicht zu kompliziert reden. Ich bemühe mich. Und dann gehen wir hinein in den fünften Vers. Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht werden. Denn wir wissen, wie sehr Gott uns liebt, weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, der unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Paulus verbindet diese Hoffnung mit einem starken Geschenk, wo wir bekommen haben, und nämlich den Heiligen Geist. Wer von euch freut sich, dass er den Heiligen Geist hat? Darf ich mal die Hände sehen? Wunderbar, Vermehrung kommt zustande, etliche Bewegung. Ihr wisst doch, dass Bewegung ist gut für Durchblutung. Ja? Und wenn man nur so sitzt, dann schläft man ein. Okay, sind wir da eins, ja? Wunderbar. Und was sagt uns das Wort Gottes? Was sagt es? Dass dieses Geschenk, der Heilige Geist, dieses kostbare Geschenk, dieser Heilige Geist, der sich so um uns kümmert, er ist verbunden mit unserer Hoffnung. Mit unserer Hoffnung. Darum ist es so wichtig, dass wir nicht unterschätzen, wenn wir wollen, dass der Heilige Geist in allem das Sagen hat in unserem Leben, dass er uns schenkt Offenbarungen, ohne die wir nicht können leben auf dieser Erde. Wenn wir wollen, dass der Heilige Geist uns leitet, was grundlegend notwendig ist, dann sollten wir mehr und mehr uns beschäftigen mit der Hoffnung. Und die Hoffnung ist so notwendig, wenn wir wollen, dass der Heilige Geist sich offenbart. Warum? Weil, meine lieben Brüder und Schwestern, mit dem Heiligen Geist haben wir Liebe bekommen. Ja, von Geburt haben wir auch Liebe. Ich werde jetzt nicht in das Griechische reingehen. Da kann man es besser verstehen, aber ich will die Zeit jetzt nicht verwenden für das. Aber das Kostbare ist, dass durch den Heiligen Geist hast du Fähigkeit bekommen, in der Liebe zu sein, die göttlich ist. Halleluja! Du hast Fähigkeit bekommen, die Liebe zu produzieren, die göttlich ist auf dieser Erde. Ich freue mich, dass Gott uns das gegeben hat. Wir sind die glücklichsten Menschen auf dieser Erde. Wir haben die Fähigkeit. Wir haben diese Fähigkeit, wo wir können, in der göttlichen Liebe leben und weitergeben. Das ist das Wichtigste. Weitergeben, indem dass die anderen bekommen diese Liebe auch. Wer von euch möchte noch reicher im Heiligen Geist werden? Halleluja. Ich freue mich. Nach den Händen kann ich erkennen, ist ein Zeichen für mich, kann ich erkennen, dass ich verstanden werde. Jetzt gehen wir in Jakobus hinein. Unser Thema ist angstfrei leben. Jetzt gehen wir in Jakobus 1. Kapitel 2. Vers hinein. Wer von euch will angstfrei leben? Wunderbar. Jakobus 1, 2. Meine liebe Brüder. Könnt ihr das annehmen? Meine liebe Brüder. Jakobus macht keinen Fehler, dass er hier rausgelassen hat, Schwestern. Glaubt mir. Aber das ist eine Erkenntnis für sich. Meine liebe Brüder, hast du dieses Verständnis, dass du bist geliebt? Hast du das angenommen, dass du bist geliebt vom Himmel? Dass du bist geliebt vom Heiligen Geist? Er sieht alle deine Taten. Er sieht alle deine Fehler. Er sieht, wie oft du auf die Nase fällst. Er sieht, was für Worte du aussprichst. Und trotzdem liebt er dich. Ist das nicht ein Glück? Schätzt du dieses Glück? Meine liebe Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fällt, und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Meine liebe Freunde, erachtet es. Ich möchte das Wort erachten ein klein bisschen hervorheben. Ich wurde hier vorgestellt als Pastor. Das sagt aus, dass eine Acht, ein Acht gegeben wird oder eine hervorgehoben wird, etwas, was man mit Wort Pastor nennt. Nummer eins, ihr kennt mich nicht. Ihr kennt nicht alle meine Fehler. Ihr kennt nicht alle meine Probleme. Und trotzdem achtet ihr mich als Pastor, ich hoffe, ja. Achtet ihr mich als Pastor. Pastor predigt. Hoffentlich auch gut. Was sagt uns hier das Wort? Erachtet es. Wenn die Anfechtung kommt, wenn die Schwierigkeit kommt, müssen wir wie beurteilen die Schwierigkeit. Stell dir vor, du kommst raus heute aus dem Gottesdienst und eine Platte in deinem Auto. Problem. Anfechtung. Ich will weiter nicht gehen, Schlimmeres aussprechen. Und da musst du eine Entscheidung treffen. Wie tust du beurteilen, was jetzt zustande ist gekommen? Ist deine Laune auf Null? Und ich war im Gottesdienst. Ich habe so gepriesen den Herrn. Wo haben die Engel Gottes hingeschaut? Oder du tust biblisch handeln. Natürlich, weil du geboren bist von oben. Indem, dass du so reagierst, wie du eigentlich bist. Und nämlich mit lauter Freude. Mit lauter Freude. Ich muss sagen, das muss man lernen. Das muss man lernen. Weil wenn die Anfechtungen kommen, sie können ganz klein sein, da tut Mann und Frau putzen die Zähne und auf einmal kommt es zum Konflikt, weil, naja, jeder hat seine Meinung und dann ist die Anfechtung da, in Sekunden. Und diese Anfechtung dann führt dazu, dass einer schlechte Laune hat und der andere hängt mit seinem Gesicht nach unten, weiter geht's nicht. Anfechtungen, sie kommen in Sekunden. Und deine Reaktion auf die Anfechtung ist ausschlaggebend. Und darum sollten wir lernen, dass wir, wenn die Anfechtung da ist, dass wir nicht die Anfechtung anschauen, sondern das Ergebnis, das durch die Anfechtung auf uns kommt, und nämlich, dass wir das Geistliche sehen. Und was sagt uns Jakobus? Er achtet es für lauter Freude. Warum? Wenn dass der Glaube Geduld wirkt. Da ist die Anfechtung als Helfer gegeben, weil von Glauben kommt Geduld hervor. Jahrelang als Pastor bete ich für Leute. Das ist so meine Berufung. Ich bete sehr viel für die Leute. Und sehr oft waren schon, überwiegend wahrscheinlich, Leute, die den Herrn lieben, bitten immer, bitte, bete, dass ich mehr Geduld sollte haben. Wer von euch hat schon so gebetet? Pastor, bitte bete, dass ich Geduld soll haben. Sehr viele. Ihr seid enthaltsam, sehr gut. Ich habe auch immer gebetet. Nur meine Brüder und Schwestern, es gibt einen biblischen Weg. Einen biblischen Weg, wie die Angst, die Anfechtungen auf einmal uns dienen. Uns dienen und produzieren, helfen zu produzieren aus dem Glauben Geduld. Geduld. Und Geduld ist etwas, was für uns wichtig ist. Warum? Weil durch das, dass wir ungeduldig sind, brausen wir so oft auf von kleinen Dingen. Von kleinen Dingen, die kommen. Bestimmte Angst kommt, bestimmte Angriff ist da. Und auf einmal brausen wir auf, weil der das verursacht hat, muss doch achten auf das, was er macht. Jedes Mal, wenn du möchtest, dass der Heilige Geist dich reicher und reicher macht, lass produzieren der Angst und Anfechtung Geduld in dir. Es ist kostbar. Wer von euch möchte noch mehr Geduld haben? Wie bekommt man Geduld? Indem, dass man sich freut. Indem, dass man sich freut. Indem, dass man sich freut. Und schon wieder zwickt es hier. Und schon wieder tut der Rücken weh. Und schon wieder ist Bedrängnis da. Was machst du? Dort in den Wunden Jesu bin ich geheilt. Halleluja. Die Wunden Jesu haben Kraft. Halleluja. Aber bitte aussprechen immer. Denn die Freude will sich ausdrücken. Sie will produzieren etwas. Und ich sage euch, diese Erkenntnis, diese Ansicht macht uns angstfrei. Denn wenn der Feind sieht, dass er nicht erreicht das, was er will, dann auf einmal muss er weichen. Und ich bin überzeugt, keiner will mit ihm zu tun haben, oder? Egal in welche Form er kommt, egal was er macht, egal was wir wollen angstfrei sein auf dieser Erde. Amen. Entdecke eure Uhr. Halleluja, wunderbar. Schön, nicht gesehen oder vergessen. Ja. Aber ich gehe noch weiter, noch ein paar Minuten. Und im vierten Vers lesen wir dann, das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Welche Vision gibt er uns hier? Welchen Blick in unsere Zukunft gibt hier uns Jakobus? Dass es euch am nichts mangelt. Und es spielt keine Rolle, was unter diesem Wort nichts steckt. Nichts ist nichts. Es soll tatsächlich in allem uns alles gelingen. Und ich möchte, meine Brüder und Schwestern, dass diese Vision in uns drin ist. Und nämlich, Gott möchte, dass unseres Ausharren so stark wird, unseres Ausharren so sich ausbreitet in uns, dass es vollkommen wird, dass es so stark wird, dass wir mit Leichtigkeit ausharren. Nun ja, 2 Wochen schon ohne Auto, muss mit dem Bus nur fahren. Nun ja, aber ich werde fahren mit meinem Auto und es wird gut sein. Nun, 4 Wochen dauert es, ja. Ausharren, ausharren, mit Danken ausharren, nicht schauen auf das Problem, sondern mit Freude schauen in die Zukunft. Mein Gott sitzt auf dem Thron, mein Gott gibt Antworten. Und das soll ein vollkommenes Werk werden. Und wenn wir mit Freude werden begegnen, die Schwierigkeiten, dann wird uns am nichts mangeln. Halleluja! Es wird uns am nichts mangeln. Meine Brüder und Schwestern, wir haben einen reichen Gott. Nur seine Methoden sind nicht immer für uns verständlich. Nicht immer gefallen sie uns, aber sie sind vollkommen. Und darum ist es so wichtig, dass wir mehr und mehr kennenlernen sein Wille. Dass wir mehr und mehr lesen aus diesem Buch, das heilig genannt wird. Denn die Wahrheit macht uns frei. Die Wahrheit bereichert uns. Dazu ist der Heilige Geist da. Das ist seine Arbeit, wo er in uns und durch uns wirken will. Ich möchte, dass wir alle aus unserem Kinderalter in Erwachsenealter hineingehen, wo wir schauen auf die Probleme und lachen können. Nicht heulen, enttäuscht, sondern lachen über das. Und dann auf einmal entdecken wir, es gibt ein siegreiches Leben in Christus Jesus. Amen.